Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, heute wie immer freitags. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Themen und eure Anrufe. Der erste Anrufer heißt Tommy und ist 49. Hallo, ja, Tommy. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Tommy. Um was geht's? Ja, ich hatte heute ein sehr, sehr schreckliches Erlebnis. Und zwar, meine junge Nachbarin, die war 22 Jahre altes junge Mädel, hat ein kleines Kind. Sie hat einen Stalker, der ihr 3 Wochen circa rumgegeistert ist. Und der hat sie heute erstochen. Was? Das war vorhin so circa gegen 18 Uhr. Heute, gerade? Heute, vorhin, ja. Wo hat er sie erstochen? Und zwar vor ihrer Wohnungstür. Im Haus oder auf der Straße? Im Haus, ja. Im Haus. Wie viele Familien wohnen in dem Haus? Da ist ein älteres Ehepaar, das sind halt die Vermieter von dem Haus. Und die hatten unten eine kleine Wohnung frei, da hat immer die Mutter noch von der Dame gewohnt. Die ist inzwischen dann verstorben und dann haben sie vor einem Dreivierteljahr die Wohnung an dieses junge Mädel vermietet mit dem kleinen Kind. Und ja, die war dann glücklich und zufrieden und hat dann übers Chat im Internet, hat sie dann so einen Typen kennengelernt und der geisterte dann hier so einige Tage rum und dass ich vor circa 10 Tagen bei ihr klingelte, weil ich gemerkt hatte, dass er bei ihr ins Fenster schaute und so weiter. Wohnst du gegenüber? Ich bin genau im Nebenhaus. Ja? Ja. Und da habe ich gesagt, weißt du eigentlich, dass du beobachtet wirst, weil der Typ ist hier mal rumgelaufen und ich habe ihn auch angesprochen, ja. Also der fiel mir damals schon vor 2 Wochen irgendwie auf, weil ursprünglich bin ich Berliner und da erkennt man halt schneller, ob irgendwo jemand was im Schilde führt oder nicht. Ich bin dann hier in die ruhige Oberpfalz gezogen, weil ich dachte, hier ist sehr ruhig. Und kanntest du denn diese junge Frau auch schon vorher ein bisschen näher? Ich sag mal so vom Hallo und guten Tag und ihre Mutter, ihre Eltern kannte ich sehr gut. Also wir haben uns oft unterhalten. Dann hast du sie darauf aufmerksam gemacht, dass da jemand sie beobachtet. Wie hat sie reagiert? Sie sagte mir, dass sie davon weiß und dass sie den jungen Mann übers Internet kennengelernt hat und hat ihn dann quasi eingeladen zu sich. Und die Mutter hatte ihn noch vor, wann wird es gewesen sein, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen, hat sie ihn dann noch vom Bahnhof abgeholt. Der stammte wohl irgendwo aus Fulda, aus der Ecke. Ja. Und der hat dort alles stehen und liegen lassen, ist hierher gekommen und ich hatte dann oft mit ihm auch mich unterhalten, weil ich wollte, dass der abhaut, ja. Ja, Moment mal, aber wenn die Mutter und ihn abgeholt hat, wenn das Mädel ihn reingelassen hat, hatten die doch in gewisser Weise schon einen Kontakt miteinander oder eine Beziehung oder wie kann man das nennen? Ja, sie hatten vorher Kontakt und es war auch alles immer ganz easy wohl. Sie waren irgendwie, ja, ganz nett miteinander, aber wo er dann wohl persönlich da war, hat sie dann wohl gemerkt, dass der doch irgendwo eine Schraube locker hat. Aha, und dann wollte sie nicht mehr und dann hat er sie nicht mehr in Ruhe gelassen. Genau, und dann hat er sie bedrängt, Tag und Nacht, ist hier ewig ums Haus geschlichen. Sie haben die Polizei informiert, die haben nichts gemacht, die haben gesagt, es ist ja noch nichts passiert, was sollen wir tun? Jetzt erzähl mal, heute um 18 Uhr, sagst du, ist diese junge Frau ermordet worden von diesem, erstochen worden. Ja. Was genau ist vorgefallen? Was weißt du? Also es war so, ich hatte von einem Freund noch ein paar alte Mauersteine abgeholt und lade die bei mir aus. Es war so gegen 17.30 Uhr. Mhm. Und da kam er wieder vorbei und wollte nochmal mit mir reden, weil er hatte mich die letzten Tage schon mal angesprochen und wollte immer, dass ich so wie als Mittelsmann zwischen beiden irgendwie vermittle, weil ich schon vorher immer gesagt habe, komm, lass es sein, das Mädel will nichts von dir, was willst du, reiß wieder ab, das ist Quatsch, was du machst. Und da meinte er dann, er wollte mir dann noch helfen, die Steine abladen von meinem Anhänger, sagte er noch zu mir, ich sage, nee, komm, lass mal sein und so. Und dann meinte er, okay, dann geht er. Und da ist er verschwunden. Daraufhin bin ich dann nach oben in unser Haus. Mit meiner Frau haben wir dann Essen vorbereitet. Und es waren keine 20, 25 Minuten. Da schrie meine Nachbarin, sie kam rüber, läutete Sturm und schrie, Tommy, er hat dem Mädel was angetan. Und da bin ich rübergerannt, so schnell ich konnte, und also der Anblick, der war so grausam. Der ganze Hausflur, sie wohnte parterre. Du hast sie dann auch gesehen und gefunden? Ich habe sie gesehen, der ganze Hausflur, sowas von Blut, Domian. Die Wände voll, als hätte jemand mit einem Schlauch, also er muss von ihr eine Ader getroffen haben, irgendeine Arterie, die, es war die Wände voller Blut, und dann lag das Mädel da oben auf der Seite schon leblos. Ich bin dann sofort wieder runter, hab gekehrt und hab mit meiner Frau, ich hab geschrien, ruft die Feuerwehr, ruft die Polizei. Stopp, lass mich fragen. Als du da vor Ort gekommen bist und hast sie da liegen sehen, war der Täter noch irgendwie sichtbar oder war der abgehauen? Nein, der war schon irgendwo über alle Berge. Ja, so, dann habt ihr wahrscheinlich ganz schnell die Polizei und den Rettungswagen angerufen. Wir haben zwei Telefone, jeder eins, und die hat irgendwas angerufen. Das ging auch ziemlich schnell, die waren dann auch da und sie haben sie versucht zu reanimieren, aber es war nichts mehr zu machen. Sie ist vor Ort verstorben? Ja. Sie hat ihm die Tür aufgemacht und das ist dann im Hausflur quasi passiert? Ja, genau, im Vorflur. Im Vorflur, Ja. Das ist ja unfassbar. Also der Anblick war so grausam. Wie alt ist das Kind? Das Kind ist 2 Jahre alt. Das war in der Wohnung? Das war in der Wohnung. Du weißt mal nicht, inwieweit das Kind das jetzt miterlebt hat. Das mein kommt Gott. Immer auch noch dazu. Ja, wir haben schon gedacht, ob er dem Kind auch noch was angetan hat. Aber da sind sie dann rein in die Wohnung. Die Eltern kamen natürlich alle völlig aufgelöst und die Geschwister. Nun kannst du oder ihr könnt ja in die Nachbarschaft und vor allen Dingen du, ihr könnt ja genau eine genaue Personenbeschreibung machen. Ja, und das Schärfste ist, die haben den dann auch gefasst. Ich habe mich mit einem Kripo-Mann noch unterhalten. Wir wurden ja dann ja auch verhört und vernommen noch und Protokolle wurden angefertigt. Und ich bin dann runter, wir kochen jetzt noch ein bisschen Kaffee für die Kripo-Leute, die sitzen da unten in ihren Autos und frieren. Jetzt immer noch? Ja, da ist alles jetzt verplombt und da kommt keiner mehr rein und abgesperrt mit rot-weißen Bändern. Und die haben mir dann gesagt, sie haben ihn gekriegt, das ist dann so ein kleiner Ort, da ist er zu Fuß, ist der dann weiter und sie haben ihn gekriegt. Er selbst hatte mir erzählt, er ist ein ehemaliges Heimkind, war 23 Jahre, ist er alt und hatte noch nie Liebe empfunden, so sehe ich es jetzt mal. Also er hatte mich irgendwie in den letzten Tagen wie so eine Art Vaterersatz gesehen, weil er kam immer zu mir und hat mich immer um Rat gebeten, was er denn machen würde. Hattest du denn den Eindruck, oder hat sie dir irgendetwas gesagt, dass sie Angst hat, dass er sie schon wirklich massiv bedroht hat? Gab es solche Anzeichen? Sie hatte Angst. Sie hatte gestern noch mit ihrer Mutter, stand sie noch bei mir und haben uns unterhalten und da meinte sie, also die Polizei macht nichts. Jetzt schaltet sie hat irgendwie in der Bekanntschaft so einen Sicherheitsdienst jemanden und schaltet da jemanden ein, der den Typen dann irgendwie observiert. Aber es ging das dann ist zu spät. Vor allem, ich habe mich mit dem noch unterhalten und das ist so ein Typ gewesen, weißt du, Domian, du denkst so ganz Hämekin, 1,70 Meter groß, die Hände in den Taschen, der steht vor dir, der traut sich kein Wort zu sagen, läuft so gebückte Haltung. Du hast jetzt heute genau so etwas erlebt, was man eigentlich nur im Fernsehen sieht. Du hast, mit dem Mörder gesprochen und hast das Mordopfer auch noch selbst gesehen. Das habe ich dann da liegen sehen. Mein Gott. Das war die Hölle, das war der Wahnsinn. Als du die junge Frau, 22 war sie, hast du gerade gesagt, gesehen hast, da war sie dann auch schon tot. Sie war wohl noch am Leben, habe ich dann hinterher gehört. Jetzt denke ich immer, vielleicht hätte ich auch versuchen können, irgendwie noch Blut abzudringen. Ich wusste aber nicht, wo. Es war so viel Blut. Nein, das kann man als Laie. Du wusstest ja gar nicht, wo die Verletzungen sind. Ich glaube, dass ihr das Richtige gemacht habt, dass ihr sofort den Rettungswagen angerufen habt und die Polizei. Ja. Ich glaube, da kann man als Laie auch gar nichts machen. Was für eine Dramatik, was für ein furchtbarer Tag, was für eine Tragödie und auch für das Kind und das, selbst... Die ganze Familie. Die ganze Familie, es ist alles... Nee, fürchterlich. Ich kann man nur noch hoffen, dass das kleine Kind nicht noch irgendwie im Flur gestanden hat und hat das noch gesehen. Ja. Mein Gott. Jetzt kommst du ja wahrscheinlich auch gar nicht zur Ruhe heute, das kann man ja gar nicht. Ja, ich habe mir schon so eine kleine Schlaftablette hingelegt von meiner Frau, die braucht die öfter mal. Ja, und das kann man auch machen in so einer Lage. Ja. Du bist jetzt mit der Polizei klar, du musst jetzt da nicht noch weiter länger mit denen irgendwie dich beschäftigen. Nee, ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, weil ich dachte, okay, wie ist es denn heutzutage? Da kriegt so ein Typ, weil er irgendwie einen an der Waffel hat, kriegt er vielleicht 3 Jahre, kommt dann raus und zündet dir dein Haus an. Aber da hat er mich schon beruhigt, weil er meinte ja selber, ich habe ja in dem Sinne nichts dazu beigetan. Es war ja alles seins, was er gemacht hat. Ja, also, natürlich. Nun haben sie ihn auch schon, das ist natürlich dann umso beruhigender für uns, dass wir dann auch schlafen können. Ja. Vielleicht sollten wir mal so in Kontakt bleiben, Tommy. Ja. Es gibt sicherlich eine Gerichtsverhandlung irgendwann. Ja. Du wirst sicher aussagen müssen, weil du bist ja ein wichtiger Zeuge. Mhm. Vielleicht können wir danach, nach dieser Gerichtsverhandlung, nochmal miteinander telefonieren. Ja, ich war ja wahrscheinlich der Letzte, der sich noch mit ihm unterhalten hat, bevor er... Und er hatte die Hände in den Taschen. Also ich denke jetzt mal so, vielleicht hätte er mir aufs Messer in den Rücken gerammt, weil ich ihn praktisch abgelehnt habe, nochmal ein Gespräch zu führen. Er hat mich irgendwie in den letzten Tagen wie so ein Ersatzvater, hat er mich gesehen und hat immer so, kannst du nicht mit ihr reden und so. Und ich sage, du, lass es doch, wenn sie nichts will, dann reiß wieder ab und dann im Beruhigen und im Frieden auseinandergehen. Ja. Also, aber er war ja so verbohrt, er war ja dermaßen verbohrt, er war so... ihr Ex, mit dem hat sie natürlich Kontakt, ich glaube, es war auch der Kindsvater, der kam dann natürlich, ist ein- und ausgegangen und darüber war er so richtig empört, als wäre er so ein ehemaliger Verstoßener. Das klingt hochpsychopathisch, klingt das. Ja, wie kann sie denn mit dem noch und ich bin doch jetzt hier, also unmöglich zum Tommy, Verhalten. Also, wir machen jetzt Folgendes, mein Redakteur ruft dich gleich nochmal an, um zu bereden, wie wir in Kontakt bleiben. Ja. Ich biete dir auch gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an, wenn du das möchtest. Brauche ich eigentlich nicht, ist lieb gemeint, aber okay. Ich bin ja... Du nimmst die Schlaftablette. Da ich Berliner bin, bin ich vieles... Ihr seid hartgesottene Leute. Gewöhnt. Ja, ich verstehe. Gut, Tommy. Ich habe so viele Leichen gesehen. Dann wünsche ich dir, dass du gut durch die Nacht kommst und dass du das verarbeiten wirst. Das wird eine Weile dauern und das wird bei dem Prozess natürlich auch nochmal alles aufgewühlt werden. Ja. Wir werden darüber nochmal sprechen. Ja, okay. Vor allem, dass man wirklich den Stalkern, ist ja nun schon irgendwie verschärft worden, glaube ich, die Strafmaße. Das ist alles schon schärfer geworden. Ja. Aber warum kann man die nicht nehmen und einfach wegsperren? Ja. Ist ja nichts passiert, sagte die Polizei. Schade. Gut, Tommy, okay. Wir melden uns bei dir und ich wünsche dir alles Gute. Gut, Domian, dann noch eine schöne Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Gut, tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch, wenn ihr uns gerne erreichen wollt. Hier ist Manuela, Manuela ist 49. Manuela, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Manuela. Um was geht es bei dir? Bei mir ist es so, meine Ehe scheitert momentan. Ich bin 23 Jahre verheiratet. Ja. Wir führten eigentlich bis dahin eine sehr harmonische und wunderschöne Ehe. Bis wann? Bis vor kurzem jetzt im September, Oktober. Ja, eine harmonische Ehe all die vielen Jahre. Ja, haben sehr, sehr schön. Kinder? Ja, ein Sohn. Der ist wie alt? 21. Ja. So, was ist im September passiert? Mein Mann ging zur Kur, bekam 3 Wochen und danach eine Woche Verlängerung. Mhm. Und in dieser Zeit, in der letzten Woche, hat er sich ein Verhältnis angeschafft. Ah. Ein Kurschatten. Der Klassiker. Ja. Wie hast du es rausbekommen? Ich habe es ein bisschen gemerkt bei ihm. Er hat sich etwas zurückgezogen. Normalerweise kommt er nach Hause. Er ist auch sehr hektisch geworden. Kommt nach Hause, küsst mich und wir reden und so. Das war nur noch ein Hauch von Kuss. Und auch so, das andere, das lief überhaupt nicht mehr. Und wir haben einen Wohnwagen und da war es mir auch schon ein bisschen aufgefallen. Und dann kam der Punkt, wo er sagte, er fährt nochmal zu den Männern hin. Moment, wir wollten ein schönes Wochenende machen. Im Wohnwagen ist es ja aufgefallen? Nein, da oben, wo er in Kur war. Nee, du sagst gerade, im Wohnwagen ist es mir aufgefallen. Was meinst du damit? Dass er sich auch so zurückhielt mit allem. Aha. Mhm. Und dann ist er das Wochenende weggefahren. Ich hatte ihn mal ein paar Mal angerufen und ihm auch schönes Wochenende gewünscht, viel Spaß. Das war dann schon nach der Kur? Ja, das war nach der Kur. Und dann hat ihn dann abends angerufen und nur gesagt, da wünsche ich euch heute einen schönen Abend. Wo ist er denn da hingefahren? Was hat er dir gesagt? Er ist da hingefahren, wo er auch in Kur war. Und fragst du nicht, warum fährst du da jetzt nochmal hin? Weil ich gedacht habe, ich habe meinem Mann sehr vertraut. Ich vertraue ihm auch. Okay, aber was hat er dir gesagt? Warum wollte er nochmal dahin fahren? Ja, sie wollten sich eigentlich nochmal treffen, mit allem, so, wo er die Männer da kennengelernt hat. Ach so, hat, so austauschen. Andere Patienten auch und nochmal nett miteinander. Ich wollte mal ein schönes Wochenende machen. Ja. Und ich hatte den abends dann angerufen und nur gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß. Ich sag aber, ohne Frauen so ungefähr. Und dann stockte er ein bisschen. Und dann fiel es mir auf, denke ich halt, da stimmt irgendwas nicht. Und kam er am Sonntag nach Hause und packte seine Sachen aus, nahm sich einen Kaffee, setzte sich bei mir hin und ich habe ihn angeguckt und sagte, Sir, was ist los? Und dann sagte er, er hat ein Verhältnis. Und dann habe ich ihn rausgeworfen vor lauter Wut. Ich habe alles kaputt gerissen, unsere Ehefoto, alles Mögliche. Oh, das war die erste Reaktion von dir? Das war meine erste Reaktion. Am Kaffeetisch? Am Kaffeetisch. Bin da oben, hab mir alles genommen, was war. Du hast gar nicht weiter nachgefragt? Nein, überhaupt nicht mehr. Ich wollte gar nicht mehr. Ich habe nur gedacht, raus. War dir da klar, dass das so eine Kurschattengeschichte ist schon? Ja. Ja. Und hast du ihn rausgeschmissen? Wohin ist er? Er war dann zu seinem Vater. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist 47. So, wie ist der Stand der Dinge heute? Wir haben öfters jetzt momentan auch geredet. Er kam schon mal nachher, weil ich nicht aushalte. Ich bin nur noch am Weinen. Ich schlafe nachts nicht mehr. Also er ist nach wie vor rausgeschmissen bei euch? Ja. Er wohnt nicht bei dir? Nee, er wohnt momentan bei seinem Vater. Mhm. Und habe ihn dann auch angerufen. Ich sage, ich kann nicht mehr, muss mal kommen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich gehe kaputt hier. Ja, habt ihr denn mal einmal richtig geredet? Wir haben über alles mal geredet. Was hat er gesagt? Hat er sich richtig verliebt? Wie ich ihm sagte, ich verzeihe dir das und ich kämpfe um meine Ehe. Okay, meine Frage war, hat er sich richtig verliebt? Er sagte nur, sie hätte irgendwas an sich, das wüsste er nicht so. Ja, haben die noch Kontakt im Moment? Bitte? Haben die zurzeit Kontakt? Ich kann es Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Ob der noch mit ihr SMS schreibt oder sowas. Du weißt auch nichts über die Frau weiter? Nein. Du weißt nicht, wie alt die ist, ob die auch verheiratet ist, du weißt gar nichts? Ja, ich glaube, sie lebt in Scheidung. Ich hatte ihn mal gefragt. Und du weißt auch nicht, wo die Frau lebt? Irgendwo im Süden. Also weiter weg von euch? Ja. Mhm. Und, wie heißt das, Was sagt er, was gibt er dir denn für eine Perspektive, wie es weitergehen soll? Er braucht eine Auszeit. Von euch? Ja, er muss alles überlegen, hat auch noch andere Sachen. Wir haben auch ein Haus mit allem drum und dran. Das haben wir damals von meinen Eltern übernommen und... Ist das dein Haus? Nein, das ist unser Haus. Es war mein Elternhaus, aber es gehört uns beiden. Und er hat auch immer dafür gearbeitet, ist immer doppelt gegangen und alles und... Er meint auch nachher, immer wäre nur zahlendes Mitglied gewesen, immer hätten sie gesagt, ja, du hast ja das Haus billig bekommen und alles. Und mein Mann ist auch ein sehr ruhiger Mensch und hat alles auch in sich eingefressen. Also war das mit dem Haus war das gar nicht so schön für ihn offensichtlich? Nein, er wollte das Haus nie haben. Ah, verstehe. Jetzt sagt er, er will eine Auszeit. Das heißt im Klartext, ich will mich eine Weile von dir trennen. Ja, er muss überlegen. Er muss überlegen. Das heißt, ja. Er will auch dann, entweder bleibt er bei seinem Vater wohnen oder nimmt sich eine eigene Wohnung. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Hat er denn irgendetwas über seine Gefühle zu dir gesagt? Ich habe ihn gefragt, ich sage, liebst du mich noch? Und er guckte mich an und sagte, ja. Aber du stehst da und weißt nicht, woran du bist. Eben. Und das ist zermürbend und schrecklich. Oh wei. Das glaube ich. Das glaube ich. Dieser Satz, ich brauche eine Auszeit, ist ja auch schrecklich. Was heißt das? In Monaten? Ja? Nee, das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, bis Sonntag und mein Sohn war heute Abend noch mit ihm bei ihm zu Hause und die beiden haben auch gesprochen. Mein Sohn sagte auch, Papa, überleg dir das und Mama geht kaputt und ich gehe kaputt. Nochmal gefragt, wie lange will er denn die Auszeit haben? Keine Ahnung. Er wollte mich jetzt am Wochenende Bescheid sagen. Was nur ist. Er wollte eigentlich am Sonntag kommen, da wollten wir nochmal darüber reden. Und du hast richtig Angst vor dem Wochenende? Ja. Verstehe ich. Ich habe Herzklopfen bis zum geht nicht mehr. Ich habe ihm auch gesagt, ich sage, eine Hälfte vom Herzen ist momentan ist die zerstört. Ich sage, die lebt nicht mehr. Jetzt musst du natürlich der Wahrheit ins Auge schauen und musst ihn noch genauer fragen nach dieser Frau. Ich glaube, du möchtest das gar nicht so gerne, weil du gar nichts von der hören willst. Nee, möchte ich auch gar nicht. Das Thema ist eigentlich... Ja, aber es ist ja wichtig. Seit zwei, drei Tagen ist das für mich ein bisschen abgehackt. Ja, aber das ist wiederum wichtig für euch, was da los ist. Haben die noch Kontakt, haben die nicht Kontakt? Ist er noch verliebt, ist er nicht verliebt? Er weiß selber nicht, wo er dran ist momentan. Würde er denn mit dir zu einer Eheberatungsstelle gehen? Habe ich ihn auch angeboten. Ich sage, wir gehen zu einer Eheberatung. Ja, lass mich erstmal, warte mal. Ich möchte ihn auch nicht zu viel drängen oder sonst irgendwas. Mhm. Weil dann wird ihn vielleicht auch dann noch immer mehr verlieren. Ja, das ist schon wahr. Allerdings finde ich, nach 23 Jahren kann man einen Partner auch nicht so in der Luft hängen lassen. Nee. Wenn er jetzt mal ein paar Tage, ein paar Wochen mal ein bisschen überlegen will, okay, das ist aber dann langt's aber auch. Ja. Und dann finde ich, muss er auch so viel Arsch in der Hose haben und mit dir zu einer Eheberatung gehen und sich da unangenehm Fragen stellen lassen. Mhm. Die werden da gestellt, die Fragen. Mhm. Ich finde, die Auszeit dauert jetzt wie lange schon an? Die Woche jetzt. Die Woche, na okay. Mhm. Gut, das kannst du ihm ja noch vielleicht ein bisschen gewähren. Mhm. Aber dann würde ich an deiner Stelle schon fordern, jetzt komm, wenn dir was an uns gelegen ist oder auch in Anbetracht unserer 23-jährigen Ehe, verhalte dich anständig und lass uns zusammen zu einer Eheberatungsstelle gehen. Selbst wenn es, ich sag's dir jetzt mal in aller Ehrlichkeit, Manuela, selbst wenn die Eheberatung zur Folge hat, dass die Ehe kaputt ist. Mhm. Aber dann weißt du, was du hast und woran du bist. Mhm. So ist es ja furchtbar. Ja, ich habe auch gesagt, wir können das Haus verkaufen, holen uns eine kleine Wohnung irgendwo und fangen von vorne neu an. Das wäre eigentlich das Beste auch für uns. Ja, aber die Frage ist ja, wirklich ob, das Beste. Ja, aber die Frage ist, ob er mit dir nochmal anfangen will. Ja. Ich sag's ganz hart, das tut dir jetzt weh, ich weiß, wenn ich dir das so sage, aber das ist die Frage. Will er das? Und die muss er ehrlich beantworten. Sonst gibt das gar nichts. Ja. Er hatte auch, wie gesagt, wie mein Sohn da war und er sagte mit Mama und dies und das, und sagte mein Sohn, Papa hatte Tränen in den Augen stehen. Ne? Mhm. Ja, sag ich da, nee, ich sag, lass ihn mal. Und Was glaubst du, was glaubt denn der Sohn, was mit ihm los ist? Mein Sohn weiß selber nicht, was er hat. Mhm. Er sagt auch immer, ich kenne Papa nicht mehr. 23 Jahre gute Ehe, gutes Einvernehmen, gute Sexualität auch und dann sowas. Mhm. Von heute auf morgen, die Kur macht einen kaputt. Also man möchte wirklich mal hinschreiben und sagen, also Kuren nicht mehr geben. Naja, das liegt ja an den einzelnen gut, Personen. Ja, das ist ja was anderes. Naja. Aber also Manuel, ich würde ihm wirklich noch ein bisschen Zeit geben. Ja, aber ich ihm auch. Aber dann finde ich, da kann man ja auch an seine Fairness appellieren. Dass du eben auch wissen möchtest, wo es lang weitergeht und dass ihr dann in Obhut eines Fachmenschen euch begebt und dass da alles klärt. Mhm. Möchtest du von uns vielleicht noch eine Anschrift haben in deiner Umgebung von einer ordentlichen Eheberatungsstelle? Ja, das wäre nett. Gut, dann ruft dich meine Psychologin, die Magdalena, an. Mhm. Ich wünsche dir viel Kraft und sei tapfer. Das ist, das ist eine harte Zeit jetzt, ja, das ist mir ja klar. Mhm. Alles Gute, du legst auf und wir melden uns gleich. Ja gut, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch gerne hinweisen auf unser Thema nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche sind wir ja wieder voll die ganze Woche da. Die vergangene Woche hatten wir den Feiertag. Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in unserer Themennacht heißt das Thema offene Rechnung. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die große Rachegefühle haben. Zum Beispiel, weil ihnen der Partner ausgespannt wurde, weil sie gelingt wurden, weil ihnen etwas Schlimmes angetan wurde oder auch mit Leuten, denen andere noch etwas schulden. Etwas Materielles oder Geld. Also offene Rechnung, das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche. Und wenn ihr euch gerne anmelden wollt, sehr gerne unter domian@wdr.de. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht am heutigen Freitag. Und hier ist Erkan, 21. Guten Morgen. Morgen. Erkan, guten Morgen. Erjan, Entschuldigung. Genau. Mann, Erjan. Schöner Name. Dankeschön. Sehr männlich. Also, um was geht's? Ich weiß im Moment nicht weiter. Ja. Es fing alles mit, also das war 2005, ich habe ein Mädchen kennengelernt auf einer Chemisparty. Und sie heißt Dilan. Wir sind alle beide Kurden. Nur das Problem ist, ich bin ein jesidischer Kurde. Also ich habe eine ganz andere Religion als sie. Ich habe gerade gerechnet, 2005, da warst du sehr jung noch. Ja, ja, ich war 15 und sie war 16. Ah ja. Und wir haben uns, wie gesagt, kennengelernt. Unsere Beziehung, also wo wir zusammenkamen, musste geheim bleiben, weil wir wussten ganz genau, sie, also ich Jeside, sie Muslimin, das wird nicht gut gehen. Mhm. Unsere Eltern werden direkt was dagegen haben. Mhm. Aber wir wollten nicht voneinander getrennt sein. Also wir wollten schon zusammen sein und das hat sich 5 Jahre dann gehalten. Lass mich kurz nochmal fragen, du bist Jeside, heißt das? Ja, genau. Ist das, was ist das genau? Erklär's uns grob. Also das ist eine ganz alte Religion. Man sagt sogar, das ist älter als der Judentum. Ja. Und alle Kurden waren früher Jesiden. Ah. Nur als der Islam kam und die Kurden dann islamisiert wurden, gab es dann natürlich auch kurdische Muslims. Ich verstehe. Okay, aber ich verstehe auch, dass die beiden sich nicht so gut miteinander, die mögen sich nicht so, die beiden Religionsgruppen. Genau, weil die kurdischen Moslems haben was gegen Jesiden und sagen, die sind Teufelsanbeter und sowas in der Art. Ne? Ja. Und das gab schon immer so ein kleines Krieg zwischen uns. Ja, okay. So, jetzt weiter zu euch beiden. Auf jeden Fall, ich und Dilan waren dann zusammen eine Zeit lang, also 5 Jahre. Ne? Heimlich. Und natürlich war heimlich, weil wir wussten ganz genau, wenn das in die Öffentlichkeit geht, dann werden schlimme Dinge passieren. Zwischen den Familien. Genau. Mhm. Und dann war ich mit Dilan in ein Hotel, weil bei ihr zu Hause oder bei mir zu Hause könnten wir uns ja nicht treffen. Mhm. Also war ich mit der Hotel, natürlich habe ich auch mit Dilan geschlafen. Mhm. In der 5 Jahre Beziehung gewesen. Und als wir aus dem Hotel rauskamen, stand ja der Bruder von Dilan da. Ach. Wie lange liegt das zurück? Wie bitte? Wie lange liegt das zurück? Das ist dann jetzt vor 1 Jahr. Ach so, okay. Da stand der Bruder voll vorm Hotel. Das war ein schlimmes Zeichen. Ja, natürlich. Wir haben natürlich erstmal voll den Schock bekommen. Der Bruder hat mich angeguckt, sie angeguckt, kam auf uns zu, hat zu ihr direkt gesagt, was machst du hier, Schlampe? Hat ihr einen Backpfeife gegeben. Darauf habe ich den zurückgehalten. Mhm. Er hat mir einen Kopfnuss gegeben, hat das Mädchen ein Auto gepackt. Ich lag auf dem Boden, meine Nase war voller Blut. Ne? Hast du ihn auch geschlagen? Nein, also ich schlage allgemein keinen Menschen, egal worum es geht. Okay. Weil, also ich bin kein aggressiver Mensch, also egal worum es geht, egal was passiert, ich schlage allgemein keine Leute. Okay, der hat das Mädchen ins Auto gezogen und ist weggefahren. Genau, und ich lag auf dem Boden, meine Nase hat geblutet natürlich und dann habe ich Anruf bekommen vom Freund. Das ist der Nachbar von Dilan. Mhm. Der meinte, Dilan wird jetzt nach Türkei geschickt zu ihren Tanten und Onkeln. Mhm. Also aus Strafe? Ja, also mit die sich von mir fernhalten soll. Ne? Verstehe. Mhm. Also und dann... Nun ist sie ja auch schon über 20 gewesen, voriges Jahr. Genau, ich bin jetzt 21. Genau, und sie ist 22. Genau, und also dann nach einer Zeit lang habe ich nichts mehr von ihr gehört. Dann habe ich einen Brief nach Hause bekommen zu mir. Mhm. Und in dem Brief stand, ich bin in der Türkei, hat mir Anschrift, Adresse gegeben, ne, wo sie halt ist. Mhm. Und ich nach einer Woche Vorbereitung bin sofort in die Türkei nach Yozgat gefahren. Boah, wie mutig. Ja, also ich wollte sie da rausholen, unbedingt, weil ich hänge an sie und ich liebe sie. Okay, und, dann bist du wirklich in die Türkei zu ihrer Familie gefahren? Genau, obwohl ich einen Haftbefehl habe. Warum? Weil ich muss in der Türkei zum Bund. Ach so, verstehe. Und trotzdem bist du hingeflogen? Ich bin trotzdem hingeflogen. Und man hat dich nicht verhaftet? Nee, man hat mich nicht verhaftet. Dafür danke ich auch den Gott, ne? Weil ich will nicht als Soldat irgendwie Menschen umbringen. So, wie ging es dann weiter bei der Familie? Ich habe sie dann getroffen in einem Café. Mhm. Und wir haben dann geplant, abzuhauen zusammen. Mhm. Nicht mehr nach Deutschland, irgendwo anders. Mhm. Weil sie wussten ganz genau, wenn wir nach Deutschland wieder zurückgehen, finden die uns und das wird kein gutes Ende haben. Mhm. Also sie hat es geschafft, den Pass von ihrem Onkel heimlich zu klauen. Mein Gott, das ist ja eine richtige Kriminalgeschichte. Erzähl weiter. Dann waren wir am Flughafen, als irgendwie dann die Cousins von ihr mitbekommen haben, dass sie von zu Hause nicht da ist, haben wir alle Züge und also Bahnhöfe und Flughafen abgecheckt und letztendlich haben die uns gefunden. Wir waren draußen auf dem Bank, dann kamen die direkt mit 5 Männern auf mich zu und haben mich zusammengeprügelt, Teleskopschläger genommen, auf meinen Kopf gehauen. Und dann war ich voll weg, also ich war ohnmächtig. Mhm. Als ich wieder aufwachte und zu mir kam, war ich im Krankenhaus. Ich habe erfahren, dass ich eine Platzwunde habe und dadurch den Gehirnerschütterung. Ich hatte einen zweifachen Kieferbruch. Mein ganzer Körper war voll geprellt, voller Blut. Und ich hatte echt höllische Schmerzen. Ja, unfassbar. Dann bist du irgendwann zurück nach Deutschland wieder gegangen. Und was ist jetzt aus dem Mädchen geworden? Das Mädchen, wie ich gehört habe, hat auch Schläge bekommen. Davon gehe ich aus. Wie bitte? Davon gehe ich aus. Sie hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Und jetzt, also vor zwei Tagen, vorgestern, habe ich wieder eine SMS bekommen, dass sie wieder mit mir zusammen sein will und dass sie mit mir wieder abhauen will. Wo ist sie denn im Moment? Sie ist jetzt wieder in Deutschland, in Köln. Und du bist auch in Deutschland? Ich bin auch in Deutschland jetzt. Und jetzt schreibt sie dir nach all dem, was vorgefallen ist, dass sie wieder mit dir zusammen sein möchte und dass ihr zusammen abhauen wollt. Genau, und einerseits will ich das auch, aber einerseits habe ich nicht Angst um mich, ich habe Angst um sie. Ich will nicht, dass du das zustellst. Nein. Und ich weiß einfach überhaupt nicht mehr weiter. Einerseits liebe ich sie. Mhm. Andererseits gefährdet ihr beide eure Gesundheit, wenn nicht euer Leben. Nur genau. Weil sich zwei Religionsgruppen nicht grün sind. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Genau, das da ist das Problem. Da kann man nur empört sein, wenn man das hört. Aber du stehst natürlich in einer großen Konfliktsituation jetzt. Was tut man? Geht man der Liebe nach und der Frau, die man haben will, und riskiert alles, oder gibt man klein bei? Weißt du, Dominan, das ist meine erste Freundin. Das ist meine erste Freundin und ich hänge sehr an sie. Und auch nach ihr oder auch mit der Zeit, wo ich mit ihr zusammen bin, habe ich wirklich nie ein Mädchen hinterher geguckt. Ich war immer treu und ich liebe sie und ich will sie mehr als alles andere, was ich auf der Welt will. Also, aber du hast auch Angst. Ich habe auch Angst. Nicht um mich. Wirklich nicht. Ich habe nur Angst um sie. Ich will nicht, dass das ihr zustößt. Aber sie hat dir nur eine SMS geschrieben. Warum, sie hat mir eine SMS geschrieben. Warum ruft sie dich nicht an? Das wäre doch viel, viel klarer. Dann könnte sie sagen, was hat sie denn für einen Plan? Wohin will sie denn gehen? Wie sicher ist dieser Plan? Hat der Hand und Fuß oder ist es nur einfach eine Idee? Also ich denke mal, sie hat Angst, also dass sie mit mir telefonieren will. Und diese Nummer, von denen sie geschrieben hat, ich glaube nicht, dass das sogar ihre eigene Handy ist. Ich glaube, sie hat momentan gar kein Handy. Boah, das ist aber ein guter Ratheuer. Mann, Ercan. Ich weiß echt nicht mehr, was ich mache. Nur könntest du denn, ich meine, ich weiß nicht, wie du hier lebst, ob du einen festen Job, hast du einen festen Job hier? Ja. Ja. Würdest du denn in ein ganz anderes Land gehen wollen können? Also, mein Vater würde mir ein Startkapital geben. Also deine... In einen anderen. Ah ja. Also meine Eltern sind hinter mir. Das wollte ich gerade fragen. Deine Eltern sind hinter dir. Die sind liberaler gesonnen. Ja, natürlich. Ja. Also mein Papa ist ja immer so einer gewesen, als er nach Deutschland kam, hat er sich Deutschland und den Deutschen angepasst. Mhm. Und das hat er uns wiederum auch beigebracht. Ja. Ich meine natürlich, ich als Kurde bin hier in Deutschland geboren. Ne? Ja. Und Deutsch wirklich kann ich mich nicht fühlen, aber ich weiß ganz genau, als Gast, auch wenn ich hier geboren bin, muss ich mich eher Deutschland und den Deutschen anpassen. Ja, aber ich will dir mal sagen, ich würde dich jetzt gar nicht mehr als Gast hier sehen. Du bist auch Deutscher. Mensch, du bist hier geboren, du sprichst perfekt unsere Sprache. Also, ja, natürlich, also ich bin auch für die deutsche Mannschaft. Also. Ja, also, das ist aber jetzt ganz kompliziert. Das ist ganz kompliziert, finde ich, weil ich das nicht einschätzen kann, was sie will und wie realistisch das ist. Du hast mit deinem Vater ja darüber gesprochen. Was sagt dein Vater denn? Was rät er dir? Also mein Vater sagt ja, also bei ihm war das ja damals auch fast nicht anders, obwohl meine Eltern alle bei die Jesiden sind, aber halt mein Vater hat sie auch sozusagen entführt. Mhm. Achso, der hat ein gewisses Verständnis, hätte er für dich. Ja, also der weiß schon, wie ich mich fühle und also... Also, weißt du, ich finde ja auch, dass man, wenn man wirklich liebt, dass man eigentlich fast alles dann tun sollte. Ja, aber, also, aber ich weiß ja nicht, also, mir geht es nicht um mich, es geht mir um sie, weil ja, ich, deswegen, ich will ja nicht... Ercan, deswegen finde ich, muss möglich sein, sim sie ihr zurück, ob ihr ein intensives Gespräch führen könnt. Das ist jetzt erst das erste, das Wichtigste. Das kann man ja nicht über eine Sims, kann man das ja nicht entscheiden, ob man irgendwie ins Ausland geht. Das ist ja absurd. Das geht nicht. Mhm. Frag sie, ob sie telefonieren kann. Dann soll sie dich anrufen. Okay. Und dann soll, frag sie, wie sie sich das konkret vorstellt. Ihr, wenn ihr das macht, dann müsst ihr einen guten Plan haben, damit die Spuren wirklich verwischt sind. Ja. Vielleicht könntet ihr auch eine gewisse Hilfestellung bekommen. Es gibt es gibt ja mittlerweile schon Vereine, Vereinigungen in Deutschland, die genau solche Menschen helfen, die in so einer Problematik sind, die, die den Hintergrund, auch den religiösen, kulturellen Hintergrund von euch kennen. Aber das Allererste ist, dass du mit dem, mit der Frau reden musst. Okay. Ist es einfach nur eine Idee oder eine fixe Idee oder hat es Hand und Fuß? So. Und dann werden wir dich jetzt gleich nochmal anrufen wegen dieser Hilfsorganisationen sind das nicht, aber die Beratungsstellen, die ich da so im Kopf habe oder die Vereine, das möchte ich jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit sagen. Okay. Mann, Mann, Mann. Da hast du aber schon einiges mitgemacht jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß überhaupt nicht mehr weiter, wissen Sie, ich weiß nicht wohin. Mhm. Ich weiß gar nichts mehr. Also ich weiß nur, dass ich sie liebe und dass ich sie wirklich will, aber ich will nicht, dass jemand hier wehtut. Und wenn ihr jemand wehtut, dann ganz ehrlich, habe ich auch verloren. Das ist wieder so ein Fall. Man fordert von uns Deutschen, den ausländischen Menschen gegenüber Toleranz. Das ist auch sehr richtig so. Aber ich fordere auch gegenüber den ausländischen Menschen, die ausländische Wurzeln haben. Die fordere ich auch zur Toleranz auf. Du bist ein gutes Beispiel dafür, wo es überhaupt nicht funktioniert, wo es furchtbar ist. Genau, das ist. Da gibt es Dutzende und Hunderte von Beispielen. Erjan, ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, viel Glück. 1.36 Uhr haben wir, hier ist. Heute sind schwierige Namen für mich. Novbar, stimmt das? Nee, Nova. Nova. Na, kennst du mich noch? Nein. Von letztes Jahr, Dezember, hatten wir schon mal telefoniert, da hatte ich angerufen wegen meiner Krankheit, wegen interstitieller Zystitis, erinnerst du dich, mit der Blasenkrankheit? Nee, jetzt musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich hatte angerufen, weil ich hatte erzählt, also dass ich 27 bin und dass ich halt eine Blasenkrankheit habe, dass wenn die Blase sich mit Wasser füllt, dass sie anfängt dann sich zu schneiden, verblutet und vernarbt. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Sehr schön. sehr dramatische Sache, fand ich. Genau, und jetzt wollte ich mich bei dir bedanken, weil mir geht's jetzt richtig gut. Ich habe seitdem auch gar keine OPs mehr gehabt. Und habe das Studium wieder aufgenommen und weil du gesagt hast, dass ich wahrscheinlich unheimlich hübsch bin, habe ich ganz viele Zuschriften bekommen und habe beim Sänger dann noch im Video mitgespielt und Moderation und hier und da, also sehr, sehr viel Aufregendes passiert. Ach, das ist ja verrückt. Das ist ja total verrückt. Das war alles nur, weil du das gesagt hast. Mann, das war im Dezember letzten Jahres, dass du angerufen hast. Und seitdem... Aber diese Erkrankung hast du nach wie vor. Bitte nochmal. Ich sag, die Erkrankung hast du nach wie vor. Die Erkrankung habe ich nach wie vor, ja. Also ich habe letztes Jahr auch 13 OPs dann noch gehabt und dann war es das aber auch. Ich bin ja ziemlich stabil. Ja, es ging auch, glaube ich, voriges Jahr eben neben der Krankheit auch so um deinen seelischen Zustand. Genau, dass der war ja auch nicht so... ziemlich down warst und dir ging es einfach nicht gut seelisch. Genau, mir ging es überhaupt nicht gut und nachdem ich dann von der Redaktion von euch ganz viele Zuschriften bekommen habe, also von Menschen, die mir Mut machen wollten oder gute Ratschläge hatten, also das fand ich auch total süß und bei Facebook wurde ich bombardiert irgendwie mit allen möglichen Sachen von allen möglichen Männern, dass ich ja wirklich hübsch bin, Domian hatte ja recht und hier und da und ja, war sehr, sehr aufregend das Jahr für mich irgendwie. Super, das ist eine schöne Rückmeldung, da freue ich mich sehr. Ich sage es ja auch immer, dass ich mich sehr freue, wenn ihr euch nochmal meldet, was daraus geworden ist. Was machst du zurzeit ganz aktuell? Ganz aktuell studiere ich jetzt wieder Sozialökonomie mit Schwerpunkt Marketing und bin im schauspielerischen Bereich tätig. Super. Hast du einen Freund? Ja, jetzt, also ich hatte ja damals schon einen Partner, habe mich getrennt und ja. Jetzt bin ich wieder neu, ganz glücklich in der Beziehung. So, jetzt nochmal eine Frage zu der Erkrankung. Du bist einige Male noch operiert worden, sagst du? Genau. Bist du in der Blase operiert worden? Ah, genau. Was operiert man denn da in der Blase? Also man hat viele verschiedene Sachen versucht. Erstmal waren das so teilweise wirklich Versuche. Das war so Blowing Bladder, dass man die Blase so ein bisschen aufbläst, also dehnt sozusagen, dass die Kapazität so ein bisschen mehr wird. Und dann hat man mit so einem Medikamentencocktail, das hat man dann in die Blase gespritzt, dass die Wände so einen Schutz wieder aufbauen können. Ja. Und ja, all solche Dinge wurden dann halt ausprobiert. Und dieser Schutz sozusagen, der hat bei mir ganz gut angeschlagen. Allerdings habe ich auch den guten Rat von dir angenommen und habe auch eine Psychotherapie mittlerweile, die ich jetzt auch noch mache. Und Homöopathie mache ich gerade. Ja, Energiebehandlung, also Reiki, da habe ich auch gerade meinen ersten Grad gemacht. Das volle Programm, also ich habe komplett reingehauen in diesem Jahr. Sag mal, wenn du jetzt, geht das so einigermaßen okay mit dem Wasserlassen und mit den Schmerzen? Es ist super, also ich bin jetzt mittlerweile schon so, dass ich auch fast schon alles Mögliche essen kann. Ich muss natürlich immer noch darauf achten, dass ich mich nicht übernehme. Und da sagt die Blase auf jeden Fall wieder Bescheid, wenn ich dann zu viel mache. Aber ich kann auf jeden Fall, ist das Leben und sehr lebenswert geworden. Und wenn du zu viel machst, dann, das heißt, dann sind wieder diese starken Schmerzen zu spüren und es kommt Blut. Ja, genau. Also im extremsten Fall allerdings, muss ich sagen. Also das passiert nicht, wenn ich auf alles achte und schön meine homöopathischen Kügelchen einnehme und ja. Wir hatten ja damals schon ausführlich drüber gesprochen. Wie lange hattest du diese Erkrankung oder hast du die Erkrankung schon? Also ich habe sie jetzt seit 9 Jahren. Mhm. Und wie viele Menschen haben die? Ist das eine sehr verbreitete Erkrankung? Ja, also in Deutschland 500.000. Naja, immerhin, das ist doch schon ziemlich viel. Und das betrifft auch junge Leute. Also komischerweise überwiegend Frauen und junge Leute. Ja. Es gibt auch natürlich Männer, aber überwiegend Frauen und junge Leute. Ja, weiß man, Mädels vor allen Dingen. Weiß man was über die Ursachen dieser Erkrankung? Nee, weiß man nicht. Also gar man nichts. Weiß überhaupt sehr wenig über die Blase allgemein. Mhm. Aber man weiß jetzt, ja, man sagt halt, dass man schätzt, dass es auch auf jeden Fall auch psychisch ist. Mhm. Und ja, oder erblich, also so genau weiß die Schulmedizin das nicht. Ja. Aber ich muss auch nichts gegen die Schulmedizin, die ist auch natürlich sehr wichtig. Aber ich habe jetzt auch so andere Wege gefunden, weil ich einfach denke, dass die Schulmedizin da am Ende war. Also ich merke, dass du sehr, sehr positiv bist und das Leben sich wirklich radikal verändert hat bei dir. Total, und das dank dir, lieber Domian. Ja, nicht nur, aber es gehören ja immer zwei Leute dazu. Du hast es dann ja auch so umgesetzt über das, was wir gesprochen haben. Ja, freut mich wahnsinnig. Finde ich ganz toll und schön, dass du nochmal angerufen hast. Ja, gerne, und gerne. Auf dass es weiterhin so bergauf geht, mit dem Studium, mit der Gesundheit, mit der Liebe und so weiter. Danke, danke, danke. Alles Gute. Ja, dann wünsche ich dir auch alles Liebe. Dankeschön. Und vielleicht melde ich mich dann ja doch nochmal. Sehr gerne, du bist immer willkommen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Und schöne Grüße an Roman übrigens. Ja, das richten wir gleich aus. Das ist einer meiner Mitarbeiter. Genau. Roman Reutmann. Okay. Okay. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. Und hier ist Tobias. Und Tobias ist 21. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Domian. Tobias, um was geht's? Ich würde gerne mit dir über meine Schwester reden. So, da wollen wir das mal tun. Genau, ja. Also meine Schwester ist am Anfang des Jahres 18 Jahre alt geworden. Ja. Und seitdem läuft wirklich alles aus dem Ruder. Also es ist so, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen 2006 und ich kam mit meiner Mutter nicht klar und bin bei meinem Vater eingezogen und meine Schwester ist bei meiner Mutter geblieben. Mhm. Und zu guter Letzt hatte meine Schwester dann auch Probleme mit meiner Mutter und ist dann direkt ausgezogen in eine eigene Wohnung. Ja. Und ab da an ging es dann irgendwie total bergab. Also sie hat, sie war ständig nur auf Party, also Ausbildung, arbeitmäßig überhaupt nichts. Also sie war ständig nur Party machen etc. Hat schon da angefangen, Schulden zu machen, Handyverträge von einem Handyvertrag in den anderen. Von was lebt sie denn? Sie lebt vom Amt. Ach so. Mhm. Genau, sie bekommt Hartz IV. Ja. Also machen tut sie gar nichts. Und ja, und dann, wo das akut schlimm wurde, das dann ungefähr vor 4 Monaten. Da hat sie ihren Freund kennengelernt, ihren ersten Freund. Mhm. Und von da hat sie dann angefangen, sich von der Familie richtig abzukapseln. Also obwohl meine Eltern sich haben scheiden lassen, hatten wir, also meine Schwester, ich und mein Vater, so ein ziemlich gutes Verhältnis. Also ja. Sie hat oft angerufen und sie war oft da, weil es sind nur 15 Minuten, sind wir nur zwischen auseinander. Und ja. Und ja. Und dann hat sie vor 4 Monaten jemanden kennengelernt, einen Mann, ihren ersten Freund, und mit dem ist sie jetzt seit 3 Monaten zusammen. Mhm. Und ab da wurde es dann richtig schlimm. Also sie hat, sie wendet sich richtig von der Familie ab. Ja. Sie meldet sich gar nicht mehr, wenn dann nur noch über SMS oder ein Anruf kommt sehr selten, und wenn, dann geht der Anruf höchstens 2 Minuten. Ich meine, kann man ja auch verstehen. Ich meine, Freund, da hat man andere Sorgen. Wann hast du sie jetzt das letzte Mal gesehen? Gesehen habe ich das letzte Mal vor 2 Wochen. Da, ja. War, sie, da war sie hier mit ihrem Kerle. Ja. Immerhin, war sie da. Genau, sie war da. Ja, das fing, war dann so, dass sie in dieser jetzt kurzen Zeit, wo sie jetzt den Kerle hat, mehr Schulden gemacht hat. Also sie kauft Sachen auf Pump, ja. Macht immer mehr Schulden. Weißt du, wie viel Schulden sie hat? Schon über 2000 Euro. Ja. Und genau. Also es läuft, es klingt so, als würde alles aus dem Ruder laufen. Genau. Oder ziemlich viel aus dem Ruder genau. laufen. Genau, sie kommen, also sie kann selbst nicht für sich sorgen. Also es ist halt so, sie kommt alleine halt nicht zurecht. Sie hat irgendwie immer... Aber sie hat jetzt, das habe ich richtig verstanden, sie hat eine eigene kleine Wohnung auch, ne? Genau, sie hatte eine eigene kleine Wohnung. Sie hatte? Genau, sie ist jetzt mit ihrem Freund zusammengezogen. Ach so. Genau, und das ging auch ziemlich schnell. Also sie hat ihn kennengelernt vor 4 Monaten und seit 3 Monaten sind sie zusammen. Und ja, sind zusammengezogen gleich und... Ja, also ich kann ja deine Sorge verstehen, Tobias. Du bist der ältere Bruder und du merkst, dass da irgendwie was schiefläuft mit der Schwester. Es ist nur sehr schwer, da einzugreifen. Die ist volljährig. Ganz genau. Und mit dem Argument kommt sie auch immer. Ich bin 18 Jahre alt, ich kann machen, was ich will, das ist mein Leben und so weiter und so fort. Ich meine, wir versuchen ihr ja gut ins Gewissen zu reden. Mhm. Ich meine, mein Vater und ich... Aber mehr kann man wahrscheinlich erstmal gar nicht machen. Ganz genau. Wir freuen uns ja für sie, dass sie jemanden hat, ganz klar. Ja. Aber es geht halt schon ein bisschen schnell. Und dann kam der Knaller. Sie meldet sich halt nur noch, wenn dann, über SMS. Und da kam dann zum Beispiel die Nachricht, dass sie heiraten wollen. Mhm. Das war auch erstmal ein großer Schock, dass sie heiraten wollen. Wie alt ist Ihr Freund? Der Freund ist 22, wir 22. Und das ist ja Wahnsinn, so schnell jetzt heiraten. Genau. Und wie habt ihr darauf reagiert? Ja, wir waren erstmal geschockt und haben natürlich dann erstmal im Guten versucht, darüber zu reden. Das ja. heißt, ihr habt sie angerufen? Ja, natürlich. Mhm. Und was sagt sie da? Ja, wir haben versucht, mit ihrem Guten darüber zu reden, ob das nicht zu früh ist und so weiter und so fort. Und sie so, nein, wir lieben uns und so weiter und so fort. Und außerdem, das war auch noch das beste Argument, außerdem kommen wir dann in eine andere Steuerklasse und so weiter und so fort. Also meinst, ihr könnt die Heirat gar nicht verhindern? Ja, die Heirat konnten wir nicht verhindern, das geht ja noch weiter. Ihr konntet sie nicht verhindern, das heißt, sie sind verheiratet? Oh ja, sie haben gestern geheiratet. Ach, und wir waren nicht eingeladen und das kam auch per SMS, dass sie geheiratet haben. Das heißt, keiner aus der Familie ist eingeladen? Genau, es ist keiner aus der Familie. Gab es denn eine Feier oder sowas? Nee, überhaupt nicht. Nein, man hat einfach geheiratet. Sie haben einfach geheiratet und das Beste an der ganzen Sache ist, dass sie geheiratet haben, das haben sie sogar... früher ins Internet gestellt, also sie haben es auf dem sozialen Netzwerk gepostet und wir waren danach erst dran. Wir waren erst zweitrangig. Also sie haben es vorher überhaupt vorher ins Internet gestellt. Das tut weh, da ist man böse, da ist man eingeschnappt auch, wäre ich auch. Mhm. Aber was willst du machen? Du kannst gar nichts machen. Genau, und dann kam ja dann noch der größte Knaller, sie ist in der 5. Woche schwanger. Mhm. Und ja, da war, also... Da kommt ein Knaller nach dem anderen. Sie sind jetzt zusammen in eine Wohnung gezogen vor 3 Wochen. Okay, Tobias, du bist ja aufgeregt. Ich mag schon. Du bist auch empört darüber. Ja, das bin ich wirklich. Ja, aber was? Du kannst ja gar nichts unternehmen. Du musst der Sache jetzt erstmal. Das ist es. Du musst es laufen lassen. Und ihr könnt nur signalisieren, wenn Probleme da sind. Wir sind für dich da. Wir wollen nicht dein Leben umkrempeln. Man kann darauf hinweisen, dass das und das nicht gut ist, aber offensichtlich schert sie sich ja einen feuchten Kehricht darum, was ihr sagt. Ihr könnt nur signalisieren, wir sind da, wir lieben dich, wir sind deine Familie. Aber du kannst jetzt nicht massiv da versuchen einzuwirken. Du siehst ja, du rennst ja gegen Betonwände. Sie, ja, das ist richtig. Sie ignoriert euch ja völlig. Genau, sie ist jetzt mit ihm in eine Wohnung gezogen und sie bezahlt... keine Stromrechnung, sie bezahlt keine Heizkosten, also sie wohnt in einer Wohnung, wo keine Heizung geht, wo kein Warmwasser ist. Na gut, ja, aber dann muss sie halt auch die Konsequenzen tragen. Da kannst du dich auch nicht einmischen. Das ist richtig, nur es ist halt schwierig, das zu akzeptieren. Ich meine, wir wissen das, dass wir es nicht ändern können und es akzeptieren müssen, dass es nun mal so ist. Ja. Nur es ist verdammt schwer, es macht einen nervlich fertig. Klar, aber du musst dich auch ein bisschen versuchen runterzuholen und ein bisschen zu beruhigen. Ja, das ist verdammt weil, schwer. Je mehr du dich da so reinärgerst, was ich gut verstehen kann, das kann man ja auch gut verstehen, desto schwieriger wird die Situation und desto unentspannter trittst du ihr gegenüber auch auf, wenn ihr denn mal miteinander telefoniert. Dann bist du wahrscheinlich auch wie ein Maschinengewehr und legst los. Und nee, das ist im Gegenteil. Also ich bin eher so der, weil sie schon immer so der Dickkopf ist. Also mit ihr kann man nicht reden. Wenn ihr was nicht passt, dann steht sie einfach auf und geht. Und mit ihr kann man nicht reden. Deswegen habe ich mich schon so ein bisschen zurückgehalten. Ich habe zwar meine Meinung geäußert, ganz normal. Weil sonst ergreift sie die Flucht und dann ist sie so einer und meldet sich dann gar nicht mehr. Und das wollte ich halt verhindern. Deswegen sehr nervig die ganze Angelegenheit, Tobias. Absolut. Aber ihr, du, dein Vater und deine Mutter, ihr könnt nichts machen. Ihr könnt nichts machen. Ja, das ist halt, ihr könnt ja, wie gesagt, ihr dürft nur nicht das Band abreißen. Offensichtlich verrennt sie sich wirklich in irgendeine seltsame Geschichte. Wollen wir mal hoffen, dass der Typ gut ist. Den hast du gar nicht kennengelernt. Doch, haben wir das erste Mal kennengelernt, jetzt vor 14 Tagen. Da haben sie sich endlich mal durchgerungen und sind hergekommen zum Kaffee. Ach so, ja. Und der Kerl, der, das ist, er saß zusammengekauert wie ein kleines Kätzchen auf dem Sofa und sie hat das Sagen. Also er ist wirklich ein Pantoffelheld. Sie sagt, er spurtet sofort und er hat keine eigene Meinung quasi. Kann man ja vielleicht vom ersten Mal auch nicht direkt so beurteilen. Genau, ich meine, er war vielleicht auch eingeschüchtert, weil er den Vater meiner Schwester kennengelernt hat. Und ja. Tobias, ich kann dir nur raten, dich zurückzunehmen und abzuwarten, das Signal zu setzen, ich bin da, ich bin dein Bruder, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da. Aber wirke nicht, versuche nicht weiter einzuwirken. Ja. Sonst sollen wir nichts weitermachen. Würde ich so sagen, erstmal, ja. Ja. Vor allen Dingen den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Je empörter man ist, desto größer ist die Gefahr, dass der andere komplett dicht macht und dann ist alles erstmal vorbei. Ne? Mhm, ja. So, in diesem Sinne, Tobias, alles Gute wünsche ich dir und euch. Okay, danke, super Sendung machst du. Dankeschön, tschüss, Tobias. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. Und hier ist die Jacqueline, 26. Guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen. Ja. Jacqueline, was geht's? Deswegen rufst du an. Ja, mein Problem ist, dass ich mich unsterblich in meinen Lehrer verliebt habe. In deinen Lehrer? Du bist 26. Was für eine Schule? Was für eine Schule ist das? Ja, zweiter Bildungsweg. Ah, zweiter Bildungsweg. Ja. Was lehrt er denn? Deutsch und Erdkunde. Deutsch und Erdkunde. Wie alt ist der Mann? Wesentlich älter wie ich. Wesentlich älter? Ja. Sag's mir trotzdem. Ich weiß es nicht genau. Also ich denke so um die 50. Oh, weia. Sagen wir mal fast doppelt so alt. Ja. Könnte auch 52 sein. Könnte. Wie lange bist du schon in ihn verliebt? Seit wann? 3 Jahre. Ach, so lange? Ja. Weiß er von seinem Glück? Ja, er weiß es. Er weiß es. Ich habe vor 3 Jahren die Schule deswegen abgebrochen, weil ich auch selber verheiratet bin. Du hast die Schule abgebrochen, aber jetzt wieder aufgenommen, oder wie? Ja, man muss das machen, ne? Ja, weiß ich ja nicht, was du machst. Du hast dich abgebrochen und bist wieder... Für sich selber, ne? Also, ich habe halt anfangs gedacht, das wäre halt nur so eine Schwärmerei. Dann hast du diese Schule abgebrochen, auf der du damals warst und er auch war. Genau. Du wolltest auf dieser Schule was nachholen? Den Realschulabschluss. Und jetzt bist du wieder auf diese Schule wieder draufgegangen? Genau. Ja? Ja. Seit wann? Seit einem halben Jahr ungefähr. Hattest du denn, wie viel Zeit ist da jetzt genau vergangen zwischen dem Abbruch und jetzt dem Neuanfang? 2 Jahre? 3 Jahre ungefähr. 2-3 Jahre. Du warst ja am Anfang eine Weile drauf und dann, okay, kommt's hin. Hattest du in dieser Zeit Kontakt mit diesem Mann? Nein. Woher weiß er das denn, dass du in ihn verliebt bist? Vor 3 Jahren hatten wir schon mal darüber gesprochen, ne? Weil ich ziemlich gut war in der Schule und dann abgebrochen habe, aus dem Grund halt. Mhm. Und ja, jetzt habe ich halt wieder angefangen. Da hast du es ihm damals gesagt. Ich habe erst mit einer Lehrerin gesprochen und das hat halt irgendwie die Runde gemacht, ne? Ja. Und ja, dadurch hat er davon erfahren. Und hast du mit ihm du hast mit ihm gesprochen damals? Genau. Ja. Was hat er damals gesagt? Damals hat er gesagt, dass ich mir da also keine Hoffnungen machen brauche. Okay. Wie ist die Lage heute? Weiß ich nicht so genau. Also auf der einen Seite sagt er, er schreibt nicht mit Schülerinnen, weil ich habe ihm einmal eine E-Mail geschrieben und da hieß es, ja, ich schreibe nicht mit Schülerinnen außerhalb der Schule. Und jetzt schreiben wir halt doch außerhalb der Schule. Was? Er unterrichtet dich auch im Moment in einem dieser Fächer? Ja. Ja? Ja. Und was schreibt ihr außerhalb der Schule? Ja, jetzt zum Beispiel halt über den Urlaub oder, ja. Von wem ging denn das jetzt aus? Von mir aus. Von dir. Hm. Ja. Warum bist du wieder auf diese Schule gegangen? Ich denke wegen ihm. Das denke ich auch. Wenn du deinen Schulabschluss nachholen willst, hätte es sicherlich auch eine andere Abendschule gegeben, irgendwo. Bestimmt. Aber wenn das damals die Runde gemacht hat, und eine Lehrerin weiß es, viele andere wissen es auch, ist das nicht eine ganz merkwürdige Situation jetzt? Das ist also bekannt in der Schule, dass du in ihn verliebt bist. Ja. Wie gehst du damit um? Also die Lehrer wissen es. Ja, genau. Ja. Weil die Schüler halt nicht, ne? Also von daher, also in der Schule läuft es halt ganz gut. Weil das schon wieder andere Schüler sind als damals. Ja, klar. Mhm. Macht er denn irgendwelche Andeutungen, dass er vielleicht in dich auch verliebt ist? Jetzt? Direkt nicht, nee. Ich verstehe ihn nicht, dass er mit dir schreibt. Eigentlich dürfte er nicht mit dir schreiben. Es gibt nichts zu schreiben außerhalb der Schule, zu kommunizieren. Eigentlich nicht. Ich weiß aber auch, dass er ganz klare Angaben machen dürfte. Ne? Also so, wenn da nichts wäre, dürfte er das schon sagen. Ne? Wie, wenn da aber nichts, das macht er halt nicht. Wie meinst du, wenn da nichts wäre, dürfte er das genau. schon? Was heißt genau. das? Also ich hab ja mit der Schulleitung ein langes Gespräch gehabt. Mhm. Und von daher weiß ich, dass er im negativen Sinne schon ganz klare Ansagen machen dürfte. Ja? Negative, das heißt also, dass er nicht in dich verliebt ist. Genau, richtig. Aber er sagt halt, er darf nichts sagen. Er sagt, er darf nichts sagen? Genau. Was heißt das? Er darf nicht sagen, dass er in dich verliebt ist, oder was? Ja, das ist ja mein Problem. Bist du denn eigentlich auch immer noch im Moment in einer Beziehung? Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Ja, bist du oder bist du nicht? Eigentlich habe ich mich getrennt. Er wohnt aber immer noch hier. Du bist aber eine Chaos-Tante, sage ich dir. Ja. Mann. Da ja, ist aber alles nicht wenn klar. Wenn man verheiratet ist und zwei Kinder hat, dann versucht man halt alles, ne? Wie alt sind die Kinder? Die große ist 7 und die kleine ist 3. 7 schon? Ja. Hast du aber sehr früh angefangen. Ja. Ja. Also ich finde das eine heikle Sache, in die du dich da hinein manövriert hast. Ich finde es auch äußerst unglücklich, muss ich dir sagen, dass du wieder auf diese Schule gegangen bist. Warum hast du nicht ihn versucht, gezielt anzusprechen, wenn es denn schon sein muss, als du nicht auf der Schule warst? Das weiß ich nicht, das kann ich mir gar nicht sagen. Weil das ist doch völlig absurd jetzt. Du gehst wieder auf die Schule und bist in der gleichen Problematik wie vorher. Ich habe mir halt immer versucht einzureden, das ist halt nur so eine Schwärmerei, ne? Ja, aber du belügst dich doch selbst. So wie du mir das jetzt beschreibst. Jetzt weiß ich das auch, ja. Übrigens appelliere ich auch an dein Verantwortungsbewusstsein deinen Kindern gegenüber. Das musst du ja auch alles ordentlich regeln. Jetzt haben wir gar keine Gelegenheit gehabt, ausführlich über deine Ehe zu sprechen. Was da los ist, offensichtlich ist die aber auch ganz kaputt. So klingt's ja. Also, ja, es bleiben mir, genommen schon, da hast du recht. Es ja, bleiben mehr definitiv. Fragen jetzt offen, als wir Antworten geben konnten. Deshalb werden wir dich jetzt nochmal zurückrufen, Jacqueline, weil die Sendung gleich vorbei ist. Einverstanden? Okay. Gerne. Dann meldest du dich, wir melden uns, du legst auf. Okay, alles klar. Bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und für heute von uns in der Technik. Heute Patricia Unger. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag.